Hier ist der Westdeutsche Rundfunk mit Nachrichten. 50 Atomkraftwerke sollen in der Bundesrepublik während der nächsten 10 Jahre errichtet werden. Jedes einzelne kann eine Millionenstadt mit Strom versorgen. 1985 soll in der Bundesrepublik der Luftdeutsche Rundfunk sendet Nachrichten. Weltweit sind nun schon 355 Atomreaktoren in Betrieb. Die derzeit bekannten Uranvorkommen reichen gerade aus, die schon im Betrieb oder im Bau befindlichen Reaktoren eine Betriebszeit von 40 Jahren zu versorgen.